Ausländische Medien berichteten jüngst über das revolutionäre Wirken von Genossen Kim Jong-un. Die russische Nachrichtenagentur TASS, die laotische Nachrichtenagentur, die japanische Kyodo, die indische Zeitung Ocean News Point, die chinesische Internet-Homepage Huanqiuwang, der Sender für In- und Ausland und der Sender in 7 Nationalsprachen in Guinea, die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands, Nachrichten über die Vorortanleitung und die Internet-Homepage des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus-Kim Jong-ilismus Studentenkomitees, des nationalen Soziologie-Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo und des afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit dem Hauptsitz in Nigeria brachten die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un den hervorragend rekonstruierten Wildzuchtbetrieb Samcheon besichtigt hatte. Die russische Nachrichtenagentur TASS und die Internet-Homepage der Tschechien-Korea-Freundschaftsgesellschaft Baekdusan, des nationalen Soziologie-Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo und des afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit Hauptsitz in Nigeria meldeten, dass in Anwesenheit von Kim Jong-un das Festkonzert zum 70. Gründungstag des verdienten staatlichen Chorensembles feierlich stattgefunden hatte. Auf der Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands, Nachrichten über die Vorortanleitung, erschien die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un zum Tag des leuchtenden Sterns den Sonnenpalast Kumsusan aufgesucht hatte. Mit diesem Bericht brachten die nepalesische Zeitung Arpan und die Internet-Homepage des nepalesischen Journalistenvereins zum Studium der Soziologie und Songun-Politik und der nepalesisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un an der zentralen Veranstaltung zum 75. Geburtstag von Kim Jong-il teilgenommen hatte. Die Internet-Homepage des brasilianischen Komitees für Solidarität mit der DIVK und der peruanisch-koreanischen Freundschafts- und Kulturgesellschaft veröffentlichten die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un den Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-, Mittel- und Langstreckenrakete vom Typ Bukuksung 2 vor Ort angeleitet hatte. In den Medien erschienen die Fotos von Kim Jong-un.